Sechste Szene. Männer, hier bleiben wir. Das ist gut. Alle sind müde. Es war ein schwerer Kampf. Aber nur einer von uns ist gestorben. Roller, mein lieber Roller ist tot. Und 300 von den anderen. Seht euch die Donau an. Die grünen Wiesen, die rote Abendsonne. Wenn ich all das Schöne sehe, muss ich an meine Heimat denken. Aber ich habe keine Heimat mehr. Nichts mehr. Nur euch, Räuber und Mörder. Ich bleibe bei euch, mein ganzes Leben lang. Sag nicht mein ganzes Leben. Es kann noch so viel passieren. Doch so soll es sein. Bis zum Ende. Ich schwöre es bei Roller. Er hat sein Leben für uns gegeben. Bravo! Lang lebe Moor! Unser Hauptmann! Bin ich hier richtig? Seid ihr... Wen suchst du denn? Du musst Karl von Moor sein. Ich will einer von deinen Räubern werden. Geh nach Hause. Sei froh, dass du keiner bist. Ich habe nichts mehr im Leben. Ich wollte zu Hause in Böhmen ein Mädchen heiraten, das schönste im ganzen Land. Doch dem Grafen hat das Mädchen auch gefallen. Am Abend vor der Hochzeit sind Soldaten gekommen. Du willst den Grafen töten, haben sie gesagt. Du kommst ins Gefängnis. Und? Wolltest du den Grafen töten? Ach was! Ich wollte meine Amalia heiraten. Sonst nichts. Was? Amalia war ihr Name? Ja. Ich musste das Land verlassen. Und Amalia haben sie ins Schloss gebracht. Der Graf geht jetzt jeden Abend zu ihr. Niemand hilft ihr. Sie ist ganz allein. Das darf nicht so bleiben. Wir wollen das Schloss anzünden und den Grafen töten. Auf nach Böhmen, Freunde! Was sind wir? Räuber und Mörder! Dieser Name, Amalia. Meine Amalia ist auch allein. Ich kann nicht anders. Ich muss sie sehen. Wir gehen nach Franken, Männer, zum morschen Schloss. Kosinski, du kommst mit.